Hella starrt ihn an. Ella Davis betrachtet ihre Hände, die sie auf dem Tisch verschränkt hat. Ramsey scheint die Zimmerdecke zu studieren. Gelbert blickt unverhohlen wütend drein. »Tja, das können Sie offenbar nicht«, sagt Danny. »Sie haben keinerlei Beweis, dass ich Yvonne Wicker umgebracht habe, weil ich das nicht war. Ich habe nur den Fundort der Leiche gemeldet. Erzählen Sie mir also bitte nicht, dass es Konsequenzen gäbe.« »Doch, gäbe es«, mischt Ball sich beinahe entschuldigend ein, »eine Anzeige wegen unberechtigter Festnahme, von mir gestellt.« »Ich rate Ihnen dringend, vor Ort zu bleiben«, sagt Heller. »Wenn Sie das nicht tun, wirken Sie nur schuldiger.« In der Ecke sagt Gelbert mit sanfter Stimme, »er ist ja auch schuldig.« Danny zieht den gefalteten Zettel aus der Gesäßtasche und reicht ihn über den Tisch, allerdings nicht Heller, sondern Davis. Da steht, »Hau ab, du verdammter Mörder, sonst!« »Das war um einen Ziegelstein gewickelt, und den hat man mitten in der Nacht auf meinen Trailer geschleudert. Das war eine Konsequenz davon, dass mein Name in der Zeitung stand, Mr. Heller. Der Brunnen ist vergiftet.« Wieder wirft er Gelbert einen Blick zu. »Der nächste Ziegelstein könnte mich am Kopf treffen.« »Wo wollen Sie überhaupt hin?«, fragt Ramsey. »Ich denke an Colorado. Dort wohnt mein Bruder, und den sehe ich viel zu selten.« »Es ist völlig egal, wo Sie hingehen«, sagt Gelbert. »Miss Wicker wird Ihnen folgen wie ein übler Gestank, einer, der sich nicht abwaschen lässt.« Danny weiß, dass das wahrscheinlich stimmt. Er sieht Ramsey an. »Verfolgen Sie weitere Verdächtige? Wenigstens einen? Vielleicht einen Freund, den sie abserviert hat und der nicht glücklich darüber war? Konflikte zu Hause?« »Die Polizei von Oklahoma«, sagt Ramsey, »hat nicht die Gewohnheit, Verdächtigen irgendwelche Informationen mitzuteilen.« Danny hat nichts anderes erwartet. Er hat so eine Ahnung, dass man in Oklahoma keinerlei Verdächtige im Blick hat, und zwar aus gutem Grund. Seiner Meinung nach besteht keine Verbindung zwischen Yvonne Wicker und ihrem Mörder. Sie ist per Anhalter gereist, wurde von der falschen Person mitgenommen, und das hat sie das Leben gekostet. Er steht auf. »Ich gehe jetzt.« Davon hält ihn niemand ab, nur Gelbert sagt, »wir sehen uns hier wieder.« Auf dem Parkplatz schüttelt Danny seinem Anwalt die Hand, der hat sich praktisch nicht zu Wort gemeldet, bis auf die bissige Bemerkung über die Anzeige wegen unberechtigter Festnahme, die war ein Volltreffer. Aber was hätte es sonst zu sagen gegeben? »Immer noch sicher, dass Sie es bei Davis riskieren wollen?«, fragt Ball. Danny zuckt mit den Schultern. »Sie meinen, dass Sie mich wegen Drogenbesitz verhaftet, wenn ich ihr das Zeug zeige? Verglichen mit dem, was mir sonst droht, ist das ein vernachlässigbares Risiko.« Ball wippt auf den Füßen. »Wenn Sie die Frau doch auf dem Gewissen haben, dann sind Sie der beste Lügner, der mir je untergekommen ist. Noch besser als mein Onkel Red, was ich schier für unmöglich halte.« »Ich habe sie nicht umgebracht«, sagt Danny. Er hat es satt, das ständig wiederholen zu müssen. »Übrigens habe ich den Scheck für Sie im Wagen liegen.« »Behalten Sie den vorläufig«, sagt Ball. »Wie wohl schon erwähnt, die Sache ist einfach zu interessant,